Unabhängigkeit der Notenbank. Das Statut des Europäischen Zentralbanksystems gibt seinen Mitgliedern eine denkbar große Unabhängigkeit. Einmalige Bestellung auf 8 Jahre, Weisungsunabhängigkeit, vorrangige Verpflichtung der Notenbank auf die Preisstabilität. Tatsächlich aber hat sich gezeigt, dass bei den Mitgliedern des Zentralbankrats, wie auch den Mitarbeitern der EZB, die Sozialisation des Herkommens und nationale Loyalitäten nach wie vor eine Rolle spielen. In der Krise konnte man vom EZB-Präsidenten Trichet zeitweise den Eindruck bekommen, dass er eher als hoher Repräsentant der Französischen Republik denn als Präsident der EZB agierte. Der im Mai 2010 begonnene Ankauf griechischer, portugiesischer und irischer Staatsanleihen und die im August 2011 getroffene Entscheidung, das Ankaufsprogramm auf italienische und spanische Anleihen auszudehnen, waren niemals nötig, um den Transmissionsmechanismus der Geldpolitik sicherzustellen. Das war stets eine Schutzbehauptung, die den Vertragsbruch kaschieren sollte. Es ging vielmehr um den Versuch der moralischen Krise, um die Schuldenpolitik bestimmter Staaten mit indirekter monetärer Finanzierung von Staatsschulden zu begegnen. Wenn nicht dem Buchstaben, so widersprach dies doch dem Geist des Maastricht-Vertrages. Die Währungsunion war in den 80er und 90er Jahren das große politische Projekt Frankreichs zur Einbindung und Zähmung Deutschlands gewesen. Es zeigte sich nun in der Krise, dass Trichet zuerst französischer Staatsdiener war, der Gefährdungen für dieses Projekt beseitigen wollte. Dafür tat er auch geldpolitisch Unnötiges, das langfristig sogar die Stabilität der Währung beeinträchtigen konnte. Offenbar ist die Unabhängigkeit der Notenbank für viele Mitglieder des Europäischen Zentralbankrats auch die Basis, um nationale Interessen jenseits der Geldpolitik, so wie sie sie verstehen, zu vertreten und zu fördern. Die Mehrheiten im Zentralbankrat verlaufen mittlerweile längs der Grenze zwischen einem kleinen Stabilitätsblock um Deutschland einerseits und den übrigen Ländern andererseits. Die Benennungspolitik der Nationalstaaten bzw. des Europäischen Rates hat mittlerweile auch die in der Bundesbanktradition liegende an der Geldmenge orientierte Betrachtungsweise zurückgedrängt. Solche Verschiebungen des Blickwinkels sind zwar kein Eingriff in die Unabhängigkeit der EZB. Es ist aber offenbar unvermeidlich, dass ein Entscheidungsgremium, das von 17 Nationen beschickt wird, eben die durchschnittlichen Prioritäten und Grundeinstellungen in diesen 17 Nationen widerspiegelt, auch wenn dies ein Abweichen von den früheren Prioritäten der Bundesbank bedeutet. Formale Unabhängigkeit im Sinne des Gesetzes heißt eben nicht Unabhängigkeit von nationalen Interessen und eingeübten Rollenmustern. Der in den 90er Jahren auch von mir geteilte Optimismus, dass ein der Bundesbank nachgebildeter institutioneller Rahmen der EZB auch die Mentalität des Deutschen Zentralbankrates nach sich ziehen werde, hat sich als falsch herausgestellt.